Protokolle 12.3. Auf gleiche Weise werden wir mit anderen Druckwerken verfahren. Denn es würde uns nichts nützen, wenn wir bloß die Presse überwachen, aber den Angriffen der Bücher und Broschüren ausgesetzt blieben.